Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4, 3 Stunden Musik. Unter anderem würde ich mir wünschen, dass darin die Hamburger Punkband Abwärts mit ihrem neuen Album Krautrock ebenso vorkommt wie die britische Band All J, natürlich auch mit ihrem entsprechend neuen Album. Das ein oder andere mehr. Beginnen möchte ich mit einem Titel, den ich hier schon mal gespielt habe, den ich spät entdeckte. Er stammt von dem Brighton-Produzenten Alex Banks, befindet sich auf seinem Album Illuminate, das bereits im Sommer dieses Jahres erschienen ist. Und der Titel, von dem ich rede, wurde jetzt vor kurzer Zeit ausgekoppelt und featured als Sängerin eine gewisse Elisabeth Bernholz, die dem Titel hier eine sehr schöne schwelgerische Note gibt, die gleichwohl als Gazelle Twin, wenn sie eigene Sachen macht, sehr verstörend wirken kann. Auch das würde ich innerhalb der nächsten 3 Stunden hier gerne kurz ins Bild setzen. Alex Banks. Wir sind hier bei 1Live4. Ladies and Gentlemen, ich habe gerade den großartigen Brooklyn-Produzenten Chrome Canyon gespielt mit einer schon etwas zurückliegenden Nummer, die auch so Ennio Morricone Charme verströmt. Pathos Drama Generation heißt der Track von Chrome Canyon. Hier kommt einer meiner absoluten aktuellen Lieblinge, was den Track selbst betrifft. Der heißt Warmer und stammt von Trevino. Ich habe zu Beginn der Sendung einen Namen genannt, der mir selber erst seit etwa Ende des letzten Jahres geläufig ist. Der Mann nennt sich Huxley, heißt bürgerlich Michael Dodman und hat etwa um den Zeitraum herum Ende letzten Jahres eben erstmals bei dem britischen Aus Music Label angedockt, das für meine ganz persönlichen Begriffe mit die großartigste Hausmusik der letzten Jahre produziert, darunter eben auch die frühen Sachen, teilweise zumindest von Joy Orbison. In Kürze erscheint das Debütalbum von Huxley, Blurred, aus dem ich hier zunächst eine wunderbare Garage-Nummer spielen möchte, die heißt Barn Dance. Blurred, ich hab's gesagt, das Debütalbum von Huxley, das im Oktober erscheinen wird. do to be so cold. Closer, closer, closer. No, I should, but I can't seem to let you go. I could be wrong, but I'll take that chance. Not a thing I wouldn't do just to find your love. And when you're gone, I fall apart. Feel like I'm drowning, trying to swim toward your heart. I could be wrong, but I'll take that chance. I go round in circles, not graceful, not like dancers, not neatly, not like but that's what Das ist die eben von mir angesprochene Nummer aus dem Dezember letzten Jahres. Was heißt schon Nummer? Ein Track aus der EP, die auf Aus Music erschienen ist mit dem Titel Inkwell. Einmal mehr ein Titel, der die ganzen Qualitäten dieses Huxley ganz gut auf den Punkt bringt. Unheimlich basslastige, bassgetriebene Tracks, gute Tricks, indem mal die komplette Musik, die Beats zur Seite geräumt werden und nur die Bassline zu hören ist. An anderer Stelle schöne symphonische Sounds, die dem Ganzen auch eine gute soulige Nummer geben und immer wieder so Vokal-Rap-Snippets, die das Ganze auch nochmal ziemlich gut antreiben. Davor habe ich übrigens Kate Tempest gespielt mit ihrer aktuellen Auskopplung Circles, von der es auch einen Mike Skinner-Remix gibt. Ende November wird Kate Tempest auf dem Weekend-Fest in Köln zu Gast sein. Sie ist ja nicht nur Poetin, Spoken-Word-Künstlerin und Rapperin, sondern sie hat auch schon, ich weiß nicht genau wie viele, aber zumindest einen Roman veröffentlicht, was ich deshalb erwähne, weil sie das mit einem Mann gemeinsam hat, der das auch im Anschluss an seine musikalische Karriere getan hat und die von heute auf morgen dann an den Nagel hängte und für viele, die seine Musik eben auch mochten, plötzlich spurlos im Off verschwunden war. Ich möchte diesen Mann mit seiner damaligen Band gleich spielen. Er heißt Luke Sutherland. Hallo, was tue ich denn hier? Wobei das hier Musik von Caliber ist, Trimming. Also wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe da eben einen Titel gespielt, der auch so im Garage-Tempo daherkam, mit einer fröhlich und froh gesinnten und gestimmten Sängerin namens Lily McKenzie. Der Produzent ist TRC, kommt aus Bristol und hat eben mit ihr, mit Lily McKenzie, einen neuen Titel veröffentlicht, Closer. Ich hätte es irgendwie blöd gefunden, das hier nicht gesagt zu haben. Jetzt kommt es etwas später hinterher, aber sei es drum. Dieser Track von Calibre stammt bereits aus dem April dieses Jahres. Calibre, der mit Trevino alias Marcus Intellex viele, viele Tracks im Drum and Bass Kontext produziert hat und mit diesem Titel auch neue, wenn man so will, Drumbeat-Landschaften betrat, die in diesem Fall bei 120 Beats pro Minute liegen, so eine schön gebrochene Hausnummer, die wir hier gerade gehört haben von Calibre. Im Sommer des Jahres habe ich irgendwie einen Kick bekommen durch eine verdammte Kleinigkeit im Grunde. Es war auf dem Haldern-Festival und ich folgte dem Fink Konzert, als jener Fink eben sagte, we keep on being bluesy, und dann den Opener des neuen Fink-Albums mit der Band spielte. Und irgendwie verspürte ich exakt da eine neue Lust mal wieder auf Blues, wie überhaupt mir das sehr bluesig angehauchte Konzert der Fink-Band unheimlich gut gefiel. Da trifft es sich gut, dass jetzt eine Band erneut auf den Plan tritt, die bereits in den 80er Jahren in England und auch durchaus darüber hinaus für eine gewisse Furore sorgen konnte, obwohl sie immer nur Underground Indie war und zudem sich häufig auch Vergleiche mit der australischen Birthday Party gefallen lassen musste. Ich rede von der britischen Band den Inca Babies, die so einen, für mich habe ich das immer so, kaputten Schrottplatz-Blues spielten, auch mit Rockabilly Einflüssen, aber immer so ein bisschen sehr lose und desaströs, könnte man fast sagen. Ich mochte die Band unheimlich, habe dann Ewigkeiten nichts von ihr gehört, aber innerhalb der letzten Jahre sind mir zwei Alben in die Finger gekommen, von denen ich das ganz Neue jetzt insbesondere schätze. Es heißt The Stereo Plan und einen Titel daraus möchte ich spielen, der ganz offensichtlich von dem endgültigen Abschied der Amerikaner damals aus Südvietnam am Ende des Krieges handelt. Last Flight Out of Saigon heißt der Titel. Ich habe das nochmal nachgelesen. Ich glaube, es war in der Tat 1975, als vor den anrückenden Vietcong die letzten Amerikaner in aller Hast und aller Panik versuchten, auf den wirklich letzten Flieger zu kommen. Das mag hier Ausgangspunkt des Songs sein. Hier sind die Inca Babies. Evidence, put a torch to the office and the secret arm stone. wondrous gifts, some broken down dreams, helicopter out of Saigon from the embassy roof. All of these days are lost to me now. I'm on the last flight from Saigon on the embassy roof. Up on the map of the world, you're part of the history, boy, rescuing the souls that are left in the end. Everywhere I Musik von dem amerikanischen Jazzsänger Jose James aus seinem neuen Album, das schon vor einigen Wochen veröffentlicht wurde. Es heißt While You Were Sleeping. In der Vergangenheit fand ich ihn immer ein bisschen zu smooth, obwohl es einen Titel insbesondere gibt, den der eben schon mal namentlich erwähnte Joy Orbison in eine wunderbare neue Umlaufbahn, hausige Umlaufbahn gewissermaßen gebracht hatte. Das neue Album ist schwer rockig, mit dem Problem, dass die rockigen Tracks irgendwie nichts taugen. Sie sind nicht so richtig gut. Die Titel vom Format, von der Stimmung, wie der gerade gehörte, gefallen mir jetzt auf einmal merkwürdigerweise besser. Jose James, gleich gibt's hier die Infos, dann geht's weiter mit dieser kleinen Show. Zuvor noch ein paar Takte von dem Americana Transformers. Ganz kurz noch zu diesem eben gehörten Transformers. Das war Musik aus seinem neuen Album Dixie Crystal. Der Mann heißt bürgerlich Dave Samek, kommt auf den USA, nicht auf, noch aus den USA. Und für alle, die zu seiner Musik tanzen wollen, teilweise geht das im Slow Dancing Verfahren. Den sei gesagt, im Zweifelsfalle go slow, also fang erst an, gar nicht an, dich da groß rumzubewegen, gehe einfach langsam, dann passt das schon. Faszinierend runter gespielt, also langsam gespielt, was Transformers da zumindest teilweise anstellt mit einem Album, das einmal mehr in die Schublade, jetzt habe ich dieses hässliche Wort doch mal benutzt, des derzeit in vielerlei Münder sich befindlichen Psych-Rock passt. Ich möchte weitermachen mit einer Frau, deren Song, wenn ich den jetzt spiele, viele vielleicht denken lassen wird, na, das klingt ja so wie Santigold. Solche Vergleiche drängen sich ja immer mal hier und da auf. Wir alle tragen Vergleiche an sich mit uns herum. Wir würden Lia Isis, die ich schon in der letzten Woche hier weitgehend unkommentiert gespielt habe, damit aber überhaupt keinen Gefallen tun. Sie ist Amerikanerin, veröffentlicht jetzt ihr neues Album, das heißt Isis. Sie bewegt sich in New York und hat auf früheren Alben, wenn ich die richtig entsinne, sehr experimentell, eher introvertiert gearbeitet, hatte sehr mutige, tollkühne und auch findige Produzenten an ihrer Seite und driftet jetzt zusehends in einen helleren, lichtdurchfluteten Future-Pop, wenn man das vielleicht so nennen könnte, wenn ich in dieser Rubrik Pop jetzt kurz vor Ende des Monats mein Lieblingsalbum benennen müsste. Ich glaube fast, ich würde auf sie hier zeigen, Lia Isis mit Musik aus ihrem Album, das kurz und bündig Isis heißt. We'll be right back. Hier kommt eine ältere Aufnahme der Psychedelic Furs. Warum sage ich gleich davor, haben wir den Künstler Clap Clap gehört. Turn off the town. I hear. Die Psychedelic First mit Titeln wie dem gerade gehörten Heartbeat oder auch Pretty in Pink war die Band in den 80er Jahren, insbesondere in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts, recht erfolgreich, populär, eine New Wave Band, wenn man so will, die eben auch das Saxophon in einigen ihrer Stücke sehr prägnant platzierte, ein Instrument, das dann in der Folgezeit tatsächlich für lange Jahre aus der Popmusik verschwand, und als es vor einigen Jahren wieder auftaucht, da gingen einige Kolleginnen und Kollegen her und glaubten, da entstünde ein ganz neuer Trend, und ein oder zwei fragten mich auch, wie ich das so einschätzen würde. Ich hätte das Instrument ja auch mal gespielt und ich war offen gestanden eher skeptisch, habe mich da aber gründlich geirrt. Nicht zuletzt liegt bzw. lag es an Clarence Clemons, dem Saxophonisten der E Street Band, in Klammern Bruce Springsteen, der zum Beispiel im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit Lady Gaga dafür sorgte, dass dieses Instrument, dem man ja nachsagt, es komme der menschlichen Stimme am nächsten, plötzlich wieder da war, dass es ausschnitthaft gezeigt wurde in Popsongs und sich die entsprechenden Musiker, insbesondere eben Clarence Clemons, der im Juni 2011 verstorben ist, gewissermaßen entfesseln konnten für wenige Momente, bevor dann wieder das Diktat der Popmusik zuschlug und das schreiende Solo natürlich nach kurzer Zeit aus dem Stück herausnahm. Kate Perry wäre ein weiteres Beispiel. Insofern waren die Psychedelic Furs fast schon prophetisch unterwegs. Ich habe sie deshalb mal wieder gespielt, weil ein Mann, den ich vor vielen, vielen Jahren mal kennenlernen durfte, mit dem ich einen Abend im Anschluss an die Sendung, wo er bei mir zu Gast war, an einer Hotelbar noch verbracht habe. Wir mochten uns, Robin Hitchcock, vor kurzem ein Album veröffentlicht hat, das ich heute noch ins Spiel bringen möchte, auf dem er unter anderem eben die Psychedelic Furs covered. In jener Nacht damals habe ich übrigens nachhaltig gelernt, was britisches oder englisches Understatement in der Praxis bedeuten kann. Robin Hitchcock nämlich war nicht alleine unterwegs, sondern mit einem Mann, der sich mir gegenüber den ganzen Abend immer nur als Peter vorgestellt hatte und dann ganz, ganz spät, bedingt durch einige Zufälle, mit der Sprache herausrückte, er war nicht irgendein Peter, wenn es denn überhaupt irgendeinen Peter gibt, sondern er war Peter Jenner, der ehemalige Manager von Pink Floyd und überhaupt jemand, der bei vielen, vielen großen englischen Rockbands, auch bei Deep Purple der Vergangenheit damals, seine Hände mit im Spiel hatte. Eine Begegnung, die ich merkwürdigerweise bis heute nicht so recht vergessen habe. Na, wieso? Doch, entschuldigt bitte, der Regler war gar nicht auf. Die amerikanische Band Working Girl. us fight this time. I'm done with this acting still. I can't stand all these polyester flailing around our house. Send them out. And to think that I silently stood by you all this time from the floor makes me sick. And what I need can be won no matter how much you believe that we are competing. But kurz mal zwischendurch, Simian Ghost gerade gehört, hier kommt Ballet School. Wunderbar. Ich muss ja gestehen, ich mag seit jeher so schemenhafte schemenhaft gezeichnete Songs mit weichen Synthesizer-Gitarrenklängen und so schwebenden Gesangslinien oben drüber. So als wenn man bei strahlender Sonne über irgendeine Landstraße fährt durch dichtesten Nebel. Leider passiert so etwas relativ selten, ich gebe zu. Es ist gefährlich, aber mal abseits von der Gefahr hat es auch durchaus seine Reize. Zugegeben, ich kenne auch Leute, die finden die Gefahr an sich natürlich reizvoll, aber das war jetzt nicht die unbedingte erste Stoßrichtung dessen, was ich sagen wollte. Wir haben hier gerade das Trio Ballet School gehört mit Musik aus dem Debütalbum The Dew Lasts an Hour, wo die nun genau herkommen, weiß ich nicht, die drei leben in Berlin. Das Album hat nach hinten raus, wie ich des Öfteren mal hier und da bemerke, durchaus seine Qualitäten, um sich mal so klar zu werden, wie griffig ist das für mich, täusche ich mich da in der Einschätzung. Dafür gibt es ja seit jeher Live-Konzerte und die helfen vermutlich nicht nur mir, sondern vielen, vielen anderen auch, einen Eindruck gegebenenfalls zu korrigieren oder ihn dann auch wirklich festzumachen. In dem Zusammenhang erwähne ich einfach mal, dass ich die letzten Tage auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg verbracht habe, unter anderem auch die gerade gehörten Ballet School gesehen habe und tatsächlich feststellen musste, dass die Sängerin mir irgendwie zu aufgeregt war und das Publikum viel zu stark versuchte zu animieren, einzubeziehen. Das passte nicht so recht zu der Musik und erweckte bei mir den Eindruck, die müsste Mann oder Frau mal 5 Jahre so jedes Jahr 150 Auftritte über alle nur denkbaren Bühnen und sonstige Toiletten schicken. Dann würde das vielleicht insgesamt so ein bisschen besser passen. Sehr gut gefällt mir die schwedische Band Simian Ghost, die ich vorher gespielt habe. The Wheel heißt das Album. Dann möchte ich nochmal zurückgehen zu dem hier schon jetzt mehrfach gespielten Album des amerikanischen Duos Ashray Fax. Entschuldigt bitte, ich habe hier ganz viele Unterlagen im Moment liegen. Ashray Fax, dieses Album heißt Never Really Been Into It und hat so leicht morbide Ränder, Schatten, so eine Melancholie in den Songs. Eins meiner absoluten Lieblingsalben der Zeit, das bereits Ende August erschienen ist. Und unvergessen ist mir auch eine EP des der Chicago-Band Working Girl, aus der ich eben diesen fast schon kosmisch strahlenden, mit psychedelischen Beats besetzten Titel Sailing West gespielt habe. Working Girl aus Chicago. Das mal zu den gerade gehörten Titeln. Hier geht es jetzt weiter mit der brasilianischen Produzentin Wim E. No. Ohne großes Tamtam wurde vor einiger Zeit, in diesem Jahr allerdings, eine 12er von Bonobo veröffentlicht, die diesen großartigen Remix beinhaltet, First Fires, zusammen mit dem New Yorker Sänger Gray Reverend im Maya Jane Coles Remix. Und über diese Maya Jane Coles habe ich die eben gehörte Wim E. aus Brasilien, Sara Garcia, kennengelernt, die nämlich von Maya Jane Coles gerne supported wird und auch von einem weiteren, den ich hier schon des Öfteren heute gespielt habe, Huxley. The first Ganz kurz zwischendurch, Ladies and Gentlemen, der eben gespielte und gehörte Huxley veröffentlicht in Kürze sein Debütalbum Blurred, aus dem ich einen weiteren Titel gespielt habe. Hier ebenfalls ein guter Midland, britischer Hausproduzent mit seiner neuen Duster EP, die vor einer Woche erschienen ist. Ich will das Ganze hier im House Groove in die Mitternachtsinfos bringen und schlage vor, dass wir zu dem Zwecke noch mit einem Duo weitermachen, das sich Denism nennt und hinter dem zumindest zur Hälfte ein Drum-and-Bass-Produzent steht, der gute Newtone, nämlich der unter diesem Namen hier schon etliche Male gelaufen ist, jetzt mit einem Partner und dem Titel Sirens. Was mache ich denn? Nach einer ganzen Reihe von Nächten, die verdammt spät geworden sind, habe ich hier gerade den falschen Regler runtergezogen. Seht mir das bitte nach. Aber wann immer ich sprach, auf dem eben bereits erwähnten Reeperbahn-Festival, ich tat es wahlweise leise oder sogar noch leiser, in der festen Absicht am Sonntag hier in der Sendung, bloß nicht heiser. Das habe ich, glaube ich, ansatzweise geschafft. Ansonsten will ich es auch nicht bei dürren Bemerkungen über dieses Festival belassen, das nun ein Vier-Tage-Festival seit dem letzten Jahr ist. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag mit insgesamt 400 Bands in 70 Spielstätten und 30.000 Besuchern. Das größte Clubfestival Europas ist. Aber die Bilder, die man in vier Tagen aufsaugt, die sind so zahlreich und so wirr und durcheinander, dass ich es mir überhaupt nicht zutraue, hier heute mit ausführlicheren Beschreibung hier die Sendung zu bestreiten. Das würde ins Uferlose führen. Ich kenne mich da selber nur zu gut, wenn ich nicht hundertprozentig das so alles für mich gefiltert habe, dann komme ich von Höchstchen auf Stöckchen und das brauchen wir ja alle nicht. Man muss das auch gewichten. Gespräche zum Beispiel, wo der eine den anderen fragt, sag mal, warst du schon in Hannover? Und der dann antwortet, ja, im Gefängnis. Das sind so Formen von Situationskomik, die ich eigentlich so gut finde, dass ich der Meinung bin, sowas gehört in eine Sendung einfach rein. Genauso wie die Tatsache, dass mehrere Plätze, insbesondere der Spielbudenplatz im Rahmen des Reeperbahn-Festivals fast durchgängig mit Musik beschallt werden, ohne dass jetzt eine Bühne bespielt wird, sondern einfach Musik für Passanten, die aus den Boxen kommt, aus der Konserve, wie man auch schon mal sagt. Und ich bin der Meinung, seitdem ich das in diesem Jahr ausgesprochen bewusst wahrgenommen habe, jetzt mit der politischen Forderung, demnächst unterwegs zu sein, dass ganz Deutschland tagsüber Marktplätze und Einkaufszonen mit Musik beschallt wird. Muss ja nicht so laut sein, aber man hört immer mal einen Song, wo man denkt, ach, guck mal, dieses Lied, und dann sind da gerade andere Leute, man kommt so ins Gespräch. Ist mir mehrfach passiert. Aber merkt ihr was? Ich komme schon wieder von Höchstchen auf Stöckchen und belasse es jetzt fürs Erste einfach mal bei der Bemerkung, ich will am Dienstag in meiner kleinen Sendung das so ein bisschen fokussiert in eine Stunde packen, bei der Bemerkung, dass die australischen The John Steel Singers mit zu meinen persönlichen Favoriten zählen, was die Live-Konzerte betrifft, die ich persönlich sehen konnte. Es mögen zwischen 30 und 40 vielleicht gewesen sein. Musik hier kommt vom britischen Duo Corvs, das nicht auf dem Reeperbahn Festival vertreten war, dessen Musik aber hier Sinn macht. Let the Sun Go vom neuen Album. I wanna burn your pain. jumping boys from the nape of her neck. He made his descent. They watched men hurl from rock to sea like sternum to bottom, line that pinches in between. Einige wenige Tage alt ist das neue Album der britischen Band Alt J, This Is All Yours, und ich spekuliere einfach mal, ich bin möglicherweise unter all denen, die sich für diese Band interessieren, nicht der Einzige, der beim ersten Hören des Albums irritiert war, wie schon beim Debütalbum vor 2 Jahren, das Ganze vielleicht in der Spitze sogar konfus fand, aber gleichzeitig für sich selber genau wusste, ich werde mit dem Ding schon klarkommen. Und so auf diesem Weg beziehungsweise an dem Punkt bin ich mittlerweile angekommen, dass ich das neue Album von Alt J in seiner ganzen Verzweigtheit, in seiner scheinbaren Orientierungslosigkeit einfach groß finde. Und ich habe eben meinen absoluten Lieblingssong gespielt, aus mehreren Gründen. Der Hauptgrund ist einfach diese Stimmführung, die plötzlich um 1 oder möglicherweise sogar 1,5 Oktaven nach oben schießt und sich mit einer weiteren Stimme trifft. Das habe ich so noch nie gehört, finde ich unfassbar. Warm Foothills, der insgesamt 9. Track auf dem Album von Alt J. Ich glaube, man versteigt sich nicht, wenn man die schottische Band Longfin Killie, die ich im Anschluss gespielt habe, als so etwas wie eine Blaupause für das bezeichnet, was Alt J heute machen. Longfin Killie, eine schottische Band, tauchten in den 90er Jahren plötzlich auf und verschwanden. Ebenso plötzlich. Und wenn ich im Laufe der Sendung heute den Namen Luke Sutherland fallen ließ, das war der Kopf dieser Gruppe, der sich im weiteren Verlauf seines Lebens eben eher als Literat betätigt hat, zumindest soweit es mir bekannt ist. Auf der musikalischen Landkarte jedenfalls habe ich ihn nie wieder entdecken können. Longfin Killie spielten so einen Post-Folk, wenn man das so nennen kann, also schon dem Post-Rock entlehnt, sehr mathematische Strukturen, teilweise mit diesem flehentlichen Gesang, der sich dazwischendurch schlängelte, finde ich bis heute faszinierend. Houdini ist das Album aus 95, das ich gespielt habe. So, jetzt werde ich noch 2, 3 Sätze zu Abwärts bitte loswerden und dann will ich hier erstmal die Musik widersprechen lassen. Ich liebe diese Band, sag ich ganz ehrlich, ich habe den Frank Ziegert, den Kopf der Gruppe, die es ja nun schon, ich weiß gar nicht ganz genau, seit 1980 etwa gibt, mehrfach in meinem Leben getroffen. Das ist ein großartiger Typ, der hat einen unfassbaren bösen Witz. Solche Witze müssen einfach böse sein, wenn man Punkrocker ist, und das darf man ihm nicht nachhaltig irgendwie übel nehmen. Also ich kann mit diesem Humor wirklich leben und werde nie vergessen, wie ich ihn zum Beispiel mal getroffen habe im Zeitraum des Mauerfalls 1989. Damals hat die Gruppe Abwärts unter seiner Leitung ein Album veröffentlicht, auf dem nichts weiter zu sehen war als eine Banane. Damit wurden gewissermaßen 2 Schnippchen oder Schnäppchen geschlagen, Grimassen gezogen, einmal in Richtung des Mannes, der diese Banane als Kunstform im Grunde erfunden und kreiert hatte, Andy Warhol, nämlich Velvet Underground, das berühmteste Plattencover vielleicht überhaupt mit eben dieser Banane drauf. Gleichzeitig begegnete Frank Ziegert aber auch diesen allzu rührseligen Bemerkungen über die armen Ostdeutschen, keine Bananen und so. Ich will das im Nachhinein hier jetzt nicht ins Lächerliche oder sonst was ziehen, aber ich glaube, es wird schon klar, was ich ungefähr meine, und auch hierhin ging sein böser Spott. Und nun, 25 Jahre später, neues Album heißt Krautrock. Alle real existierenden deutschen Bands, wenn ich eine unter diesen mittlerweile Tausenden von Bands nicht mit Krautrock in Verbindung bringen würde, dann ist es Abwärts. Trotzdem heißt das Album genauso, und die Banane taucht plötzlich auch wieder auf. Diesmal erkennt man eine Hand, die aus einem Wasser ragt, einem Ozean, und nichts weiter in der Hand hält als eine Banane auf der Rückseite des Covers. Auf der Vorderseite ist da ebenfalls eine Hand zu sehen, wie die eines Ertrinkenden, die noch einmal nach oben kommt, also durch die Oberfläche des Wassers nach oben. Nun hält sie auf der Vorderseite allerdings keine Banane in der Hand, sondern vielleicht auch typisch ein Smartphone, nach dem Motto, wenn ich schon abkratzen muss, also mein neues, teures Smartphone, das halte ich so lange in die Luft, wie es eben geht. Das ist der typische Abwärtswitz, und Krautrock heißt das Album, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gespannt ich auf den Titeltrack des Albums eben Krautrock war, und den möchte ich jetzt gerne spielen. Das Album selber erscheint in etwa 10-12 Tagen. Hier sind Abwärts. Da sind sie schon wieder, The John Steel Singers aus Australien, die mit diesem Track, der freilich im Remix daherkommt, Everything's a Threat, alles also ist eine Bedrohung, ihren Hang, ihre Liebe zu Krautrock einmal mehr offenbaren, das hier im Hero Telemann Remix. Im Übrigen spielen The John Steel Singers im Sektor, wenn man es genau nimmt, morgen am Dienstag, das ist der 23.09. im Underground in Köln. Davor haben wir Abwärts, gewissermaßen auf den Pfaden der Krautrock-Pioniere neu gehört mit dem Titeltrack ihres jetzt bald kommenden Albums Krautrock. Ich fasse es immer noch nicht ganz. Hier ist Oracles. running out of time. Things are moving way too fast for me. I think I'm losing my mind. But girl, you give me more than something. It's a new feel, yeah. So let me give you all my love, all my love. Now this scene is running out of time. Things are moving way too fast for me. I think I'm losing my mind. Das Stück zu Ende. Für diese heutige Sendung, die in etwa 10 Minuten dann auch hinterm Vorhang verschwinden wird, lässt sich sagen, ich habe an Huxley, dem Hausproduzenten, nicht nur einen Narren gefressen, sondern diesen Narren innerhalb der Sendung auch ausgiebigst ausgelebt mit insgesamt 4 Titeln, wenn mein Gedächtnis mich da nicht täuscht. 2 aus dem kommenden Album und 2 der jüngeren Vergangenheit. Der gerade gehörte aus der EP The Machine, die im Juli dieses Jahres erschienen ist. Davor habe ich eine Frau gespielt, die bereits im allerersten Track der Sendung zu hören war, als Sängerin für Alex Banks. Jetzt eben habe ich sie mit ihrer experimentellen elektronischen Musik und ihrem eigenen Album einfach mal gefeatured, Elizabeth Bernhold, die sich Gazelle Twin nennt und als solche das Album Unflesh veröffentlicht hat, mit harten Staccato-Rhythmen, flirrenden Sounds, so wie wir das hörten, und noch wesentlich stärker ins Abstrakte gehenden Titeln auf einer Länge von 39 Minuten. So ganz habe ich mir das Album offen gestanden noch nicht geben können. Man kämpft sich bei solchen Werken oft so von einem Titel zum nächsten. Ich bin jetzt etwa in der Mitte angelangt. Ich möchte mich an dieser Stelle bereits verabschieden, mich bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit, euch alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Ich möchte noch zwei Titel spielen. Einen habe ich durch die Blume gewissermaßen schon angekündigt. Er stammt von Robin Hitchcock aus seinem neuen Album The Man Upstairs, das Coverversion und eigene Titel Part. Darunter eben auch eine Coverversion eines Psychedelic First Titels The Ghost in You. Und zunächst aber möchte ich die großartige und immer irgendwie so unter der Decke gehaltene Band, zumindest von vielen Medien, wo ich die Radiolandschaft insbesondere und gerade mit einschließe, die Band Mutter spielen mit Musik aus ihrem jetzt erschienenen Album Text und Musik. Dann kommt Robin Hitchcock, dann fällt der Vorhang. Alles Liebe, alles Gute, ciao. Früher oder später bin ich bereit. Ich stehe auf und ich seh nicht mehr zu. Mit meinen Händen und deinem Verstand fühle ich mich wohl und kenne mich. Au, au, au, au, au. Was spricht schon dagegen zu lassen, was ist? Was spricht schon dagegen, zu ändern, was es war? Die Zeiten sind gut, die schlechten vergehen. Ich blicke zurück auf alles, was da selbst, wie gut man einst mal war. runs a light and all the papers lie tonight, but falling over you.